Das sind die aktuellen Themen. Postfiliale Eistrup zieht um, Alpha-E-Variante übernommen und letztes Heimspiel für VC Damen. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Guten Morgen. Die Postfiliale in Eistrup ist ab Montag, den 2. Mai, im Bahnhof zu finden. Bislang war diese an der Bahnhofstraße 20 untergebracht. Von Seiten der Gemeinde Eistrup wurde ein neuer Standort gesucht, nachdem bekannt geworden war, dass die Postfiliale nicht weiter betrieben werden soll. So heißt es in einer Pressemitteilung. Mittwoch veröffentlichte das Bundesverkehrsministerium den neuen Entwurf des Verkehrswegeplans. Die im Dialogforum Schiene Nord beschlossene Alpha-E-Variante wurde darin übernommen, berichtet CDU-Bundestagsabgeordneter Mike Beermann. Das ist aus übernommen worden mit der Ertüchtigung der Strecke Verden-Nienburg, Nienburg-Wunsdorf, aber auch Nienburg-Minden. Da müssen wir, bin ich jetzt auch gerade dran, noch einige Informationen mehr über das Bundesverkehrsministerium und über die Deutsche Bahn zu bekommen, damit man das, was jetzt in der Gemeinde Esdorf zum Beispiel hochgekocht ist, was den Lärmschutz betrifft, dass diese Dinge dann auch vernünftig berücksichtigt werden. Da müssen wir noch ein bisschen was für tun und für kämpfen. Aber da haben wir ein Auge drauf, damit diese Dinge dann auch vernünftig vorangebracht werden. Zwei Schüler des Marion-Dönhoff-Gymnasiums Nienburg gingen beim Landesentscheid von Jugend forscht in Clausthal-Zellerfeld als zwei der Sieger hervor. Bei ihrem Projekt im Fachgebiet Physik schafften es die Abiturienten mithilfe der Soundkarte eines Computers die sogenannte Boltzmann-Konstante und damit den absoluten Nullpunkt der Temperatur zu bestimmen. Vom 26. bis zum 29. Mai folgt dann das Bundesfinale in Paderborn. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Volleyballdamen des HC Nienburg bestreiten am Sonntag ihr letztes Heimspiel der laufenden Drittligasaison. Der Klassenerhalt ist dabei noch lange nicht sicher. 5 Teams kämpfen in den letzten 2 Spielen um alles. Die Nienburgerinnen treffen dabei auf den vorletzten, auf Gladbeck. Trainer Thomas Plattner zeigt sich gewohnt optimistisch. Natürlich schaffen wir das, ganz klar. Es ist auf jeden Fall von Platz 5 bis Platz 8 alles drin. Die spielen alle irgendwie noch unten gegeneinander. Ich will am Wochenende was Zählbares mitnehmen, 1, 2 oder 3, irgendwo meins. Und darum kümmere ich mich. Und es geht nach wie vor um Zählbares und das müssen wir uns Sonntag erarbeiten. Das letzte Heimspiel der VC-Damen beginnt Sonntag um 15 Uhr in der BWS-Sporthalle. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.